Sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord. Sie sitzen beim Mahl im himmlischen Saal und hören des Heilands Wort. Sie sehen sein Antlitz hold, sie blicken voll Seligkeit, singen Jubellieder dort in aller Ewigkeit. Sie kommen von stürmischer Flut, sie kommen von dornigem Pfad, sie kommen vom Berg, sie kommen vom Tal, zum Ort, wo die Seele ruht. Sie tragen das Hochzeitskleid, sie treffen den Bräutigam, der sie einst mit Blut erkauft am hohen Kreuzesstamm. Dort sammelt der Herr die Schar, er löst von der Erde Pein. Nicht Sünde und Not, nicht Krankheit und Tod, und Nacht wird dort keine sein. Das Alte ist dann vorbei, der Herr machte alles neu. Preis und Dank erklingt dem Lamm für seine Gnad und Treu. Thank you.